warum Heidemarie Wessenhagen jetzt auch nicht hilft. Erst nach etwa 10 Minuten sind Jessica Schipps Bemühungen ein plötzliches Signal für Heidemarie Wessenhagen. Heidemarie Wessenhagen ist eine erfahrene Bahnmitarbeiterin und sitzt am zweiten Schalter, dem, an dem es bisher mit 3- bis 4-facher Geschwindigkeit voranging. Nun allerdings lässt Heidemarie Wessenhagen unmittelbar vor dem Fahrkartenausdruck ihren schon fast fertig bedienten Kunden stehen und stellt sich hinter Jessica Schipp. Dann zieht sie die Stirn in Falten und sagt: Gib mal Sternchen, Raute und dann die 4 ein. Darauf zieht Jessica Schipp die Stirn kraus und sagt: Jetzt geht gar nichts mehr. Das ist ernst zu nehmen. Von nun an stehen Jessica und Heidemarie mit verkniffenen Gesichtern hinter Jessicas Schirm und im ganzen DB-Reisezentrum passiert nichts mehr. Von amoklaufenden oder in Ohnmacht fallenden Anstehenden einmal abgesehen. Was auch daran liegt, dass der nächste bahneigene EDV-Techniker in einer anderen Stadt sitzt und man ihn nicht anrufen kann. Das heißt, Heidemarie Wessenhagen und Jessica Schipp könnten ihn natürlich anrufen. Und er könnte auch, wenn er einen guten Tag hat, online auf das System zugreifen und den Bug beheben, sofern das System einen guten Tag hat und ihn lässt. Heidemarie Wessenhagen und Jessica Schipp würden ihn aber nicht im Traum um Hilfe bitten. Der EDV-Techniker kommt aus dem strukturschwachen Franken und allein sein rollendes R ist für Heidemarie Wessenhagen deutlicher Ausweis einer arroganten, präpotenten Jungmacho-Attitüde. Jessica Schipp hingegen weiß sehr genau, dass der Techniker kein Jungmacho ist, sondern, wie sie anlässlich einer ihr sehr peinlichen Kurzaffäre herausfand, ein furchtbarer Langweiler, der im Kofferraum seines Dienstkombis getragene, übel riechende Synthetikhemden hortet. Die beiden Schalterfrauen sind also fest entschlossen, lieber die Verzweiflung ihrer Kunden zu ertragen, mit Hilfe von Beamten der Bundespolizei, die ein Cordon vor den Schaltern bilden. Durchaus mit einer gewissen Berechtigung. Kommt es angesichts der von den hier Versammelten bereits angehäuften Wartezeit wirklich noch auf läppische 1,5 Stunden an? Dann nämlich, in der mittlerweile geschätzte 500 Meter langen Warteschlange, kämpft trotz wiederholten Tränengaseinsatzes mittlerweile jeder gegen jeden? Fällt Heidemarie Wessenhagen ein, dass es fast 17.22 Uhr ist und es gleich beim Bäcker das Brot vom Vortag zum Supersparpreis gibt. Und sie schließt das DB-Kundenzentrum. Nur blutige Bahnanfänger hoffen in einem Reisezentrum auf eine echte Win-Situation. Ersparen Sie sich diese erniedrigende Erfahrung, falls Sie noch eine andere Wahl haben, oder heuern Sie beim Studentenservice einen Ansteher an. Falls das nicht geht, kaufen Sie in der Warteschlange, auch wenn es noch so lange dauert, keinesfalls Karten von albanischen Anzugträgern, deren Großmütter just gestorben sind. Es handelt sich meist um so plumpe Fälschungen der Tickets, dass selbst Zugbegleiter Verdacht schöpfen könnten.